because our Jungs halt der Check wie Gold. Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klang deutlich. Und da ist er, der Communio Podcast. So alles bla bla bla ist das doch. Alles bla bla bla ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 218 des offiziellen Communio Podcasts. Und wie hat es Roland Kaiser einst so treffend formuliert? Ich glaube, es geht schon wieder los. Oder um es mit einem anderen großen deutschen Philosophen zu sagen. Es gibt doch nichts Schöneres, ja, als morgens aufzustehen, ja, du gehst zum Training, ja, und gehst wieder nach Hause, ja, und spielst Samstag oder Freitag oder Sonntag. Gibt's nichts Schöneres. Ja, und für uns Communio-Manager gibt's natürlich auch nichts Schöneres, ne? Bis auf das mit dem Training vielleicht, ne? Aber jetzt wird es bald ernst, also in der Bundesliga und auch für unsere Communio-Teams. Und wenn euer Kader, so wie meiner übrigens auch noch, etwas Feinschliff benötigt, sind wir natürlich für euch da. Und damit ich mit dem Pluralis Majestatis endlich mal aufhöre hier, will ich auch direkt den heutigen Experten dazu holen. Herzliche Grüße in die Blütenstadt Leichlingen an Tim Müller. Hallo Tim. Hallo, hallo an alle. Ja, immer noch Leichenstadt, wollte ich sagen, Blütenstadt. Leichlingen. Immer noch, ja, Leichenstadt fast. Blütlingen, noch nie, die Leichenstadt Blütlingen. Leichenstadt Leichlingen. Ja. Ja. Immer noch. Ich weiß nicht, ob du da jetzt Post bekommst vom langsam mal aus dem. Nee. Ja, ich dachte vielleicht auch Entenhochburg, Leichlingen oder so. Könnte man ja auch machen. Das schon eher. Die Frage des Entenrennens geklärt, wer da jetzt gewonnen hat? Nee. Nein? Es wird noch ausgewertet. Ja, okay. Der VAR muss ich noch ein. VAR hat sich noch nicht gemeldet. Ja, okay. Naja. Gut, wenn ihr jetzt nicht genau wisst, worauf wir anspielen, müsst ihr, glaube ich, es war die letzte Folge. Mit dem Leichtling oder die vorletzte. Ja, hört einfach nochmal beide. Kann nicht schaden, ja, zum Leichtlinger Entenrennen und dann sehen wir uns alle da 2025 an der Strecke. Und dann wird auch die Frage geklärt sein, wer dieses Rennen gewinnt. Ja, eine meiner 4000 Enten. Mit Sicherheit. Gut, bevor wir loslegen, Tim, würde ich sagen, wir machen noch ein bisschen Housekeeping. Ich habe heute mal das Communio-Handy so ein bisschen entstaubt. Wir haben für heute noch keine Fragen, aber ab nächster Woche nehmen wir sehr gerne wieder eure Fragen dazu hier in dem Podcast 0157-532-69-018. Das ist die Nummer, unter der könnt ihr uns WhatsApp-Sprachnachrichten schicken. Die Nummer findet ihr auch in den Shownotes, also zum Hörer greifen, ne? Und dann könnt ihr uns sehr gerne eure Fragen schicken. Gerne natürlich auch wieder Bewertung bei Apple Podcasts schreiben. Dann seid ihr in der Verlosung für den Hörer oder Hörerin der Woche. Verlosung klingt ein bisschen, also es ist ein Los, das ziehen wir raus und dann seid ihr es. Ne? Ja, das ist dann in etwa so spannend wie Pokalauslosung in Luxemburg. Ne? Wenn ihr dieses, müsst ihr mal googeln, wenn ihr jetzt nicht wisst, was ich genau damit meine. Gut, soweit zur Verwaltung, Tim. Und ich würde sagen, dann gehen wir rein in den Spieltag. Endlich. In den ersten Spieltag. Endlich wieder Bundesliga. Ja, es ist wirklich. Da geht es Freitagabend los und die Bayern spielen gar nicht. Das ist verwirrend. Ja, erste Mal seit 12 Jahren. So eine merkwürdige Paarung da. Also ja. das als Auftakt, ja. Ja, Freitagabend, damit wollen wir aber starten. Borussia Mönchengladbach empfängt Bayern 04 Leverkusen. Gladbach übrigens seit 16 Jahren nicht mehr mit einer Heimniederlage am ersten Spieltag gestartet. Also 2008 gab es mal ein 1:3 gegen Stuttgart und seitdem 9-mal Heimrecht für die Fohlen. 5 Siege, 4 Unentschieden. Also das ist schon mal nicht so schlecht. Allerdings Leverkusen seit 9 Bundesligaspielen gegen Gladbach ungeschlagen, 7 Siege, 2 Remis. Letzten 5 Auswärtsspiele im Borussia-Park hat Leverkusen allesamt gewonnen. Ja, schauen wir mal auf die Situation bei den Teams. Zunächst mal bei den Gladbachern, Borges, Sanchez, Olschowski, die werden ausfallen. Beides Spieler, die nicht zum erweiterten Stammkreis gehören. Elvedi und Chiarodia, also Elvedi hat im Pokal gefehlt, dafür hat Chiarodia gespielt, der hatte dann muskuläre Probleme, sind wohl beide fit für die Partie gegen Leverkusen und damit muss dann Seoane auch die Frage beantworten, wer spielt denn nun neben Itakura, der ist auf jeden Fall gesetzt, Chiarodia oder Elvedi? Oder aber setzt er dann doch wieder auf eine Dreierkette? Im Pokal hat er mit Viererkette spielen lassen. Dreierkette könnten dann Chiarodia und Elvedi beide spielen. Dann müsste vermutlich Skelly raus und Honorar würde auf die rechte Schiene wechseln. Aber ich glaube, es gibt eine Viererkette und ich würde dann gegen Leverkusen auf Elvedi tippen mit seiner Erfahrung. Auch wenn Chiarodia da nah dran ist und sollte Elvedi wechseln, Chiarodia auf jeden Fall in der Pole Position da die Position zu übernehmen. Ansonsten gibt es eigentlich keine Fragezeichen bei der Gladbacher Startaufstellung. Heißt auch, Reitz und Weigel, die werden vermutlich vor der Abwehr agieren als Pärchen. Ja, also der aus Kiel geholte Sander, der muss sich erst einmal gedulden. Für Florian Neuhaus wird es im Moment sehr, sehr schwer, in diese Mannschaft zu kommen. Auf der anderen Seite bei Leverkusen, Palacios verletzt. Ansonsten sind alle fit. Die Frage ist, wer darf denn spielen? Boniface und Terrier müssen noch abwarten, was das Sportgericht sagt. Gegen beide läuft das Verfahren noch. Terrier nach seiner roten Karte im Supercup. Da muss jetzt erstmal geklärt werden, ob diese rote Karte dann auch eine Sperre für die Bundesliga nach sich zieht oder nur für den nächsten Supercup oder wie auch immer. Ich bin da nicht gern. Bist du da rechtlich im Bilde, Tim? Auch nicht wirklich, aber Supercup für den nächsten Supercup, ich wusste gar nicht, dass das geht. Weil das gemacht hat. Weil ja, also ja dann, sein, weil dann ist Supercup Terrier spielen. Ja nun auf jeden Fall gesperrt, wenn das nicht gehen sollte. Also ich habe nur gelesen, es ist offen, die Frage. Vielleicht hat sich noch nie jemand Gedanken drüber gemacht, was passiert, wenn jemand rot sieht im Supercup. Oh ja, sollten wir mal drüber nachdenken. Was machen wir denn? Die letzten Supercups, gab es da schon mal? Ich habe die letzten Supercups. Nicht. Müssen wir nochmal alle durchklicken. Also Kimmich hätte ja mal, aber er hat ja nicht damals. Ja, ne? Wahrscheinlich deswegen, erinnerst. Weil er wusste, lieber keine rote geben. Ist unglücklich auf den Fuß getreten von Jadon Sancho. Ja. Wer sich noch erinnert. Naja, nee, weiß ich, also deswegen finde ich es auch interessant. Ich weiß nicht, wann die das entscheiden wollen. Ich meine, das Spiel ist am Freitag. Das finde ich ist auch so eine Verwaltungssache. Ja, wir ermitteln jetzt mal. Irgendwann werden wir mitteilen. Weiß ich nicht, Freitagmittag. Ja, kurz vor Feierabend um 13 Uhr wird dann gesagt, ob sie spielen dürfen oder nicht. Finde ich seltsam. Bei Boniface glaube ich ehrlich gesagt, dass er gesperrt wird. Kannst du nicht machen. Ja. Mittelfinger. Auch. Da ist ja auch in der heutigen Zeit, kannst du ja auch nicht mehr sagen, nö, war nicht so. Also wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie er aus dieser Geschichte rauskommt. War eigentlich ein Gruß an, seinen Bruder, ein scherzhafter Gruß an seinen Bruder auf der Tribüne. Ein Inside-Joke. Oder so. Ja, nur Respekt für die Stuttgarter. Ja. So hätte das der Kollege Bellingham gemacht, aber die Geste war ein bisschen weniger eindeutig als die von Boniface, ne? Und ist dann noch UEFA. Also ich glaube, Boniface wird mindestens ins Spiel gesperrt. Terrier hätte ich jetzt erstmal gedacht nicht, aber du hast natürlich recht. Wie sollen sie das immer? Sollen sie? Vielleicht können sie für alle Pokalwettbewerbe. Ich weiß nicht, ob das geht. Ja. Also schwierig. Ja, ich weiß auch nicht, ob man dann Supercup dann im DFB-Pokal sperren. Also ich bin mir da, ich weiß wirklich überhaupt nicht, ich würde Lage einfach ist. Terrier für die nächsten zwei Supercup-Begegnungen sperren. Das kann er absitzen, bis er 112 ist. Ja. Hoffentlich. Denkst du jetzt? Ja, jetzt wird Leverkusen noch zweimal Meister. Ja, ich sag's nur. Ja. Gut, also das ist eine Frage, die wir jetzt Mittwochmittag, ich habe extra den Feed hier an, was die Nachrichten angeht. Vielleicht kommt während der Sendung was rein, dann würde ich es natürlich direkt weitergeben. Aber ja, keine Ahnung, wann der DFB sich da bemüßigt sieht, da eine Entscheidung zu treffen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da so lange dauern kann. Ja, die Fakten liegen ja nun relativ eindeutig auf dem Tisch. Gut, aber das macht es natürlich bei der Leverkusener Aufstellung ein bisschen schwieriger. Ich rechne dadurch natürlich mit Patrick Schick, hat ja nun auch mit seinem Ausgleichstor im Supercup durchaus Eigenwerbung gemacht. Ich glaube aber, sollte Boniface spielberechtigt sein, würde er spielen. Ja, in der Dreierkette Terrier insgesamt nicht so einen super Auftritt gehabt. Tah, mit trotz Wechselsager ist er jetzt in Leverkusen. Sieht ja jetzt im Moment so aus, als würde er da bleiben. Tah, Tabsoba, Hinkapier in der Dreierkette. Und dann ist im Prinzip offen, wer startet neben Xhaka, Andrich oder Garcia. Und wenn dann auch noch Palacios zurückkommt, da muss man schon sagen, krasse Besetzung für zwei Positionen. Das Start. Ja. Aber wir haben es bei Alonso gesehen, er wird da wild rumrotieren und vermutlich wird selbst Xhaka mal vielleicht das eine oder andere Spiel aussetzen. Ja? Andrich hat man ja auch gesehen, Andrich kann man natürlich auch immer mal in die Dreierkette zurückziehen, ja. Auch ja. Wenn da natürlich auch die Besetzung sehr groß ja. ist, also sehr viele Optionen. Ja. Wenn nicht noch jemand geht auf den letzten Drücker. Genau, das ist natürlich immer noch teilweise offene Frage, die wir haben. Offensiv hat, glaube ich, Amin Adli ganz gute Karten, neben Würz und dann eben vermutlich Schick aufzulaufen. Ja, Jonas Hofmann wäre noch ein anderer, Nathan Teller ist da. Aber ich glaube, dass Adli zunächst mal beginnen darf. Ja, oder Grimaldo spielt irgendwie weiter vorne und auf der Grimaldo-Position spielt noch wer anders. Das hat Alonso auch ab und zu mal gemacht, aber ich glaube jetzt vielleicht nicht zum Start in die Saison. Wobei es natürlich auch direkt mit der englischen Woche losgeht, weil ja das DFB-Pokalspiel, was ja wegen des Supercups nicht gespielt werden konnte, in der nächsten Woche schon stattfindet. Also Leverkusen am Mittwoch in Jena gefordert und Stuttgart am Dienstag bei Münster. Das nur mal so für den Hinterkopf. Gut, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen aus dieser Partie bei den Gladbachern. Nico Elvedi, wenn man auf die Preise schaut, die im Moment Stammspieler haben bei Comunio, und das bringt mich nochmal, was ich bei meinem ganzen Housekeeping nämlich vergessen habe, Top 3 der Woche, Tim. Das ist immer gut, das irgendwo hinten zu verstecken. Ja? Schnäppchenstarter für den ersten Spieltag. Das ist die Kategorie, weil ich finde, Stammspieler im Moment sehr, sehr teuer bei Comunio. Durch die Bank weg, fast. Ja, wir haben eine Top 3, da ist es noch erschwinglich. Elvedi mit 3,8 ist ein sehr guter Preis für einen sehr hochklassigen Verteidiger. Ihr müsst ihn immer auf dem Transfermarkt haben und damit rechnen, dass er wechselt. Deswegen ist der Marktwert, ich denke, ja, 700.000, 800.000 niedriger, als er wäre, wenn jetzt die Transferphase zu Ende wäre. Ja, ihr habt ein gewisses Risiko. Ich würde da nicht zu krass reingehen. Wenn er jetzt bei 3,8 ist, knapp über 4 bieten, dann ist auch das, was ihr verlieren könnt, relativ gering. Aber sollte er dann bleiben in Gladbach, weil diese Abgangssaga gibt es halt jeden Sommer bei ihm, dann habt ihr da ein gutes Geschäft gemacht mit Elvedi. Ich glaube halt auch einfach, dass er noch deutlich stärker ist als Kiarodia. Wäre meine Einschätzung. Kann man in der Hinterhand haben, 1,4 kostet er mittlerweile. Ich hatte ihn hier ja schon mal empfohlen, da war er noch, ich weiß nicht, bei 500.000 oder so. Jetzt ist für 1,4 schon, ja, müsste man mal sehen, was jetzt Seoane macht, ob er vielleicht wirklich dann eine Dreierkette hat, um seine drei Innenverteidiger einzubauen. Auf Leverkusen als Seite, Adli 7,6 Millionen, finde ich auf jeden Fall interessant für einen Leverkusener potenziellen Stammspieler, zumindest zunächst einmal. Ein sehr guter Preis. Garcia ist mir aufgefallen im Supercup, dass er eben bei den Standards gefragt ist, 8,41 Millionen. Natürlich ein Risiko, weil wir nicht wissen, wie sieht die Spielzeit aus. Ja, aber wenn es jetzt irgendwie Donnerstag ist, ihr habt noch Geld und der Transfermarkt gibt nicht so viel her und ihr habt Garcia da drauf, ja, ist auf jeden Fall eine interessante Variante. Mir persönlich wäre es zu teuer dafür, dass es halt gewisse Unwägbarkeiten gibt. Aber durch seine Rolle, dass ich auch glaube, dass der halt auch, selbst wenn Grimaldo in der Startelf steht, auch noch Teile der Standards weiterhin behalten wird, glaube ich, dass sich das durchaus lohnen kann. Ja, weil Garcia Rechtsfuß, Grimaldo Linksfuß, die werden sich das vermutlich so ein bisschen aufteilen, je nachdem, wo die Position ist des Standards. Gut, kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube leider, dass Leverkusen die Serie fortsetzt. 6. Sieg in Serie in Gladbach, es gibt ein 2-1. Ja, stimme ich zu. Geht weiter. Ich sage 3-1 für Leverkusen. Okay, gehen wir rein in den Samstag und da starten wir mit der Partie RB Leipzig gegen den VfL Bochum. Leipzig sollte man gar nicht meinen, ja, sehr erfolgreich nach diesem märchenhaften Aufstieg aus der vierten Liga in die Bundesliga, hat aber die Hälfte der bisherigen Auftaktmatches verloren, nämlich 4 von 8. Und das wird dann richtig krass, wenn man bedenkt, dass insgesamt die Niederlagenquote der Leipziger in der Bundesliga-Zeit bei 21% liegt. Also irgendwie kommen sie oft schläfrig aus der Sommerpause. Jetzt kommt aber ein Lieblingsgegner, denn Leipzig hat nur 1 von 11 Pflichtspielen gegen Bochum verloren. Den einzigen Bochumer Sieg, den gab es im März 2023, das war zu Hause. Ein 1:0 Torschütze damals, Majovic. Tim, du bringst uns mal auf Stand, was müssen wir wissen vor einem Spiel, wo die Rollen ja relativ klar verteilt sind. Ja, so sieht's aus. Auf Leipziger Seite fehlen noch Ouedraogo und Schlager. Fraglich sind Bichiabu, Baumgartner und Elmas. Die haben alle zuletzt noch gefehlt, sollen alle im Laufe dieser Woche ins Training zurückkehren. Ob es dann bei ihnen für den Kader reicht, wird man noch abwarten müssen. Ich weiß nicht, wie weit die jeweils sind. Das sagt vielleicht dann auch Marco Rose erst auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Leipzig, ja, interessante Lage vor der Saison. Haben ja diesmal fast die komplette erste Elf halten können, anders als im Vorjahr. Nur Dani Olmo ist weg. Mit Ouedraogo und Nusa dann aber auch talentierte Jungs für seine Position geholt. Ouedraogo nun aber noch verletzt, haben wir ja gerade schon angesprochen. Nusa hingegen ist fit, hat im Pokal dann gegen Essen als Joker auch direkt getroffen, sich also auch empfohlen für einen Einsatz von Beginn an, wenngleich die Variante, die Rose dafür gewählt hatte, auch nicht so übel war. Haidara hat etwas offensiver gespielt diesmal und hat das auch hat gute Pässe gespielt. Also auch die offensivere Rolle von ihm war ganz interessant. Ich denke trotzdem, dass das jetzt zum Start dann auch Nusa beginnen darf und Haidara wieder auf die 6 zurückrückt. Dann Seiwald oder Kampel wäre dann nicht mehr im Team oder müsste zunächst auf die Bank. Und in der Abwehr, ja, Klostermann hat da im Moment noch die Nase vor Lukeba. So ist das dann, ist man zu Olympia gefahren, hat da das Turnier gewonnen. Moment, haben sie das Turnier gewonnen? Nee, die sind Zweiter geworden. Sorry. Zweiter geworden, genau. Aber immerhin eine Silbermedaille geholt. Olympiasieger aber gleich, der Herzen. Ja, so. Genau. Bei Olympia ist das ja mal was anderes. Da ist ja, die ersten 3 Plätze sind ja dann alle ganz okay, anders als bei anderen Turnieren. Das stimmt. Ja, aber trotzdem, für diesen Traum einer Medaille hat er sich dann erstmal die Chance auf den Stammplatz zum Start aufgegeben, denke ich. Klostermann sollte da die Nase vorn haben, bis dann, ja, wenn die englischen Wochen beginnen, dann wird sowieso wieder rotiert und dann wird irgendwann auch er wieder reinkommen. So sollte es, schätze ich mal, laufen. Gelesen hatte ich noch, Chimacan ist vielleicht auch noch einer der Spieler, die vielleicht auf den letzten Drücker die Liga noch verlassen könnten. Zumindest soll Leipzig gesprächsbereit sein. Hatte wohl eine Ausstiegsklausel von 70 Millionen, aber man wäre jetzt auch für 50 durchaus bereit, ihn abzugeben. Er ist da auch jemand, der gerne irgendwann den nächsten Schritt machen möchte, wie zu lesen war. Ob das jetzt passiert, ob noch einer um die Ecke kommt, wird man dann aber abwarten müssen. Zum Start ist er ein Spieler, der beginnen sollte. Ja, ich glaube, Bochum hätte noch Bedarf, ne, auf der Position. Ja, ich meine, Innenverteidiger, Hoffenheim sucht auch noch, aber ich glaube, das tut keiner raus. Obwohl Hoffenheim natürlich ein sehr interessanter nächster Schritt ist von Leipzig aus. Ja, aber so sieht's also bei Leipzig aus. Der Rest der ersten Elf ist klar. Ich bin sehr gespannt auf das Sturmduo diese Saison, Openda, Šeško. Das, ja, da ist doch einiges von zu erwarten. Nämlich an, ich habe den Teamcheck geschrieben für Leipzig und habe es auch mal aufgemacht mit der Frage, ist das jetzt vielleicht das beste Sturmduo aktuell in der Liga? Da ist schon sicherlich, würden sich viele Vereine wünschen, 2 solche Stürmer zu haben. Das stimmt. Ist ja aber ja auch, muss man dazu sagen, gibt es ja nicht mehr so viele klassische Sturmduen. Ja, ne? Das stimmt. Also Duxch und Topp sind dann schon an 2 wahrscheinlich. Ja, wenn oder sie an 2 sind, ne? Das muss man erstmal sehen. Ja. Auf dem Platz wird sich das zeigen, was Openda und Šeško dann wirklich drauf haben, klar. So ist das, ja. Warten wir es ab. Ja. Wer denn noch ein Sturmduo bildet, bei wem? Ja. Auf Bochumer Seite, da ist noch die bitterste Sperre. Danny de Witt hat noch ein Spiel abzusitzen aus einer Sperre, die er von seinem Ex-Verein mitbringt. Im Pokal war er auch nicht mit dabei. Und Ordetz und Bernardo sind beide verletzt. Dazu natürlich Riemann nicht mehr berücksichtigt. Da haben wir auch gehört, der klagt jetzt auch, dass er im Training nochmal teilnehmen darf. Mal schauen, ob das noch was wird. Ein Spieler, der gegen den Verein klagt, den will man natürlich im Training erst recht nicht mehr dabei haben. Mal schauen, ob der auch noch einen neuen Verein findet bis zum Ende der Transferperiode. Für Manuel Riemann ein bitterster möglicher Verlauf, wenn er jetzt am Ende da in Bochum bleiben sollte und gar keine Chance mehr hat oder dann der Vertrag aufgelöst wird. Ja, ist ja zumindest rein von seiner Klasse her eigentlich schon ein Torwart, von dem man denkt, der müsste in den ersten beiden Ligen irgendwo unterkommen. Aber jetzt sind die letzten Plätze dann auch langsam besetzt. Dementsprechend wird es schwierig für ihn. Ja. In Deutschland zumindest dann. Mal schauen. In der ersten Pokalrunde hat es kaum Überraschungen gegeben. Bochum war aber eine. 0-1 in Regensburg. Große Enttäuschung zum Start. Der einzige Bundesligist, der jetzt schon in Runde 1 ausgeschieden ist. Besonders die Offensive natürlich gegen den Zweitligisten dann enttäuscht. Dementsprechend denke ich, dass Myron Boado da als Neuzugang dann auch Broschinski verdrängen wird und reinkommen wird. Außerdem fehlte und fehlt jetzt ja auch am Samstag De Witt. Das heißt, das ist ein Spieler, der erst am zweiten Spieltag dann reinkommt und der die Rolle von Kevin Stöger übernehmen soll. Das ist also der zentrale Mann, den man da verpflichtet hat für diese Position. Daschner hat, glaube ich, zuletzt da gespielt und nicht wirklich überzeugen können. Die Alternativen sind aber jetzt auch rar auf der Position. In der Abwehr könnte auch Oermann beginnen anstelle von Losli, solange Ordetz noch fehlt. Das ist auch noch eine Option. Ansonsten wird, glaube ich, auch erstmal der Großteil so bleiben, wie es ist. Hm. Vielleicht ein kleinen Spoiler, weil wir haben kein Bochumer drin in unseren Schnäppchen. Obwohl Losli zum Beispiel, der, denke ich, sehr gute Chancen hat zu spielen, bei 48.000 liegt. Also durchaus da reinkäme, aber ich glaube, Tim ist aber auch Programm. Also ja, wir sind, glaube ich, Tim und ich sind beide was skeptisch, euch hier einen Bochumer an die Hand zu geben für ein Auswärtsspiel in Leipzig. Nach der also Pokalvorstellung. Ja. Ja, also nur, deswegen bei meinen Empfehlungen würde ich jetzt nur den nennen, der nicht spielt, nämlich De Witt für 3,4 Millionen. Ich finde den schon einen interessanten Spieler, der auch für in der Saison, denke ich, schon die Chancen hat, wenn er sich schnell einfindet in Deutschland, dann auch seine Punkte zu machen. Nur für eben dieses Spiel ist er noch keine Option, das vielleicht aber auch gar nicht mal so schlecht. Dementsprechend ist er noch recht günstig zu bekommen. Ja. Bei Leipzig, ja, ist Klostermann jemand, den ich nennen würde, für 2,88 Millionen. Ein sicherer Starter für die ersten Saisonwochen bei einem der Top-Vereine der Liga. Das ist sicherlich dann eine günstige Option in der Abwehr. In der Offensive wird es da schon deutlich teurer. Selbst Nusa nähert sich jetzt schon der 10-Millionen-Marke, obwohl noch gar nicht klar ist, ob er direkt in der Startelf steht. Dementsprechend, ja, ihr wisst, wer bei Leipzig offensiv was kann, aber die haben alle ihren Preis. Das ist so. Und das hat auch seinen Grund, denn ich denke, zum Start gibt es direkt mal einen 3-0 Heimsieg und ja, Punkte und Tore für die Offensivabteilung. Ja, das wäre auch fast mein Gefühl gewesen, aber wir machen ja nicht zweimal denselben Tipp, deswegen gehe ich eins niedriger mit 2-0, ist da mein Tipp. Und dann gehen wir ja vielleicht vom nächsten Club von Chimacan, ne? Wenn der Didi doch noch einen Koffer findet irgendwo. TSG Hoffenheim empfängt nämlich Holstein Kiel. Das ist die 959. Paarung der Bundesliga-Historie, die 960. So viel schon mal vorweg, gibt es dann am Sonntag, wenn der FC St. Pauli den ersten FC Heidenheim empfängt. Also das nur mal für die Statistiker unter euch. Ich weiß, da gibt es jetzt viele, die müssen ihre Excel pflegen. Schon mal vorneweg. Das ist das erste Mal überhaupt, dass diese beiden Clubs, also Hoffenheim und Kiel, in derselben Spielklasse spielen. Es gab bislang ein einziges Pflichtspiel, das war im Oktober 2021, logischerweise im DFB-Pokal. Da hat Hoffenheim zu Hause mit 5-1 gewonnen. Können wir nicht, glaube ich, so viele Rückschlüsse auf diese Partie hier schließen. Kommen wir zum Personal bei der TSG. Da ist die Ausfallliste sehr lang. Bebu, Becker, Kabak, Juracek, John und Enzoki fallen alle aus. Tomschuh nach Muskelfaserriss heute wieder anteilig ins Training eingestiegen. Heute oder gestern, ich weiß nicht, aber noch nicht voll wieder im Mannschaftstraining. Ich glaube, vermutlich eher noch keine Option für den Samstag, auf keinen Fall für die Startelf. Im Pokal ein Doppelsturm mit Bülter und Brun Larsen. Haben wir jetzt vielleicht Openda und Šeško ein bisschen zu früh gekürt hier? Wenn du noch die Option hättest, Bülter und Brun Larsen, Tim. Ja, ich sag mal, das da fällt mir nicht viel zu ein. Ja, gut. Wobei man sagen muss, Marius Bülter, das Tor, was er gemacht hat im Pokal, äußerst sehenswert. Weil wer es noch nicht gesehen hat, hatte Züge von Dennis Bergkamp. Ich vermute, es war keine Absicht, aber ja, es ist passiert. Ja, es ist passiert. Ja, aber klar, Bülter, Brun Larsen sagt schon viel aus über das, was gerade bei der TSG passiert. Logic haben sie aber geholt, also ein bisschen Kohle war dann doch da. Ich war ja ein bisschen skeptisch, wie viel von den Bayern-Millionen reinvestiert werden kann. Logic geholt für, ich glaube, also um die 18 Millionen, das ist also schon ein Wort für jemanden, der noch nicht Stammspieler war in der Bundesliga. Ich denke aber, dass er auch direkt in die Startelf rücken wird, vermutlich für Brun Larsen. Ja, insgesamt aber ein enttäuschender Auftritt im Pokal. Viele Möglichkeiten, was zu ändern, hat Matarazzo aber nicht. Wir haben die Ausfallliste vorgelesen. Wir haben die Situation der Innenverteidigung angesprochen. Der Verein weiß gar nicht, ob das Spiel zu Ende gespielt werden kann, weil sie sich vor Protesten der eigenen Fans fürchten. Und da schon die Ultraräume mussten geräumt werden, damit da keine unliebsamen Plakate es ins Stadion schaffen. Und ich sag mal so, Tim, wenn die Geschichte etwas zeigt, ist, dass damit das Ding für die Fans wahrscheinlich erledigt ist. Dann sagen die, wir können nicht in unsere Räumlichkeiten, wie sollen wir es jetzt machen? Wie sollen wir es jetzt machen? Gut, ja. Wir haben keine andere Möglichkeit, Sachen ins Stadion zu bringen. Ja. Weiß ich nicht, wer solche Deeskalation. Ich wäre auf jeden Fall vorsichtig an der Stelle der Fans, weil man weiß, dass Hoffenheim, die haben auch mal Schallkanonen, also die haben viele Sachen, die sie einsetzen können, im Zweifel, um da die Fans auch mal im eigenen Lager zur Raison. Also ich bin wirklich fast neugieriger auf das, was so um dieses Spiel herum passiert, weil man muss wirklich sagen, dieser Verein ist im Moment in einem absoluten Chaos und bin sehr gespannt. Absoluter Konfrontationskurs mit den eigenen Fans und da gibt's ja nicht so viele. Und wenn du die dann auch noch vergraulst, also interessant. Interessante, wie hier heißt es bei Dodgeball? Ja, interessante Taktik, mal sehen, ob sich's für sie auszahlt. Ja, meine Einschätzung wäre nein. Aber okay. Aber jetzt zurück zum Sportlichen. Personell kann Matarazzo gar nicht so viel machen. Morstedt im Angriff wäre einer, der ist auch relativ früh eingewechselt worden im Pokal. Geiger ebenfalls im Mittelfeld reingekommen. Pokalspiel ja erst nach Elfmeterschießen weitergekommen. Also das hätte auch noch zu diesem ganzen TSG-Sommer gepasst, wenn man dann noch die Biege gemacht hätte in der ersten Runde. Da ist man gerade noch dran vorbeigekommen. Ja, aber bin sehr gespannt auf die Gemengelage. Also ich kann wirklich sagen, ich war noch nie so gespannt, wie eine Saison in Hoffenheim verläuft, wie in diesem Jahr. Aus unterschiedlichen Gründen. Auch kaum tippen. Kann wieder eine Abstiegssaison werden, kann Europa werden, was ist bei denen wirklich ganz schwer. Naja. Gut, schauen wir auf die andere Seite. Ein bisschen schade, finde ich, für die Kieler, die ihr allererstes Bundesligaspiel machen und da wird wahrscheinlich viel drüber geredet werden, aber wenig über den sportlichen Aspekt. Also ich glaube schon, dass es mindestens zu einer Spielunterbrechung kommen wird in dieser Partie. Also wenn ihr beim Buchmacher drauf setzen könnt, das wäre, glaube ich, kein so schlechter Tipp. Und die Kieler müssen irgendwie versuchen, dann in dieser Lage kühlen Kopf zu bewahren. Wer da nicht mit dabei ist, das ist Kripski und Kleine Bekel, die werden beide den Auftrag verpassen. Johansson ist fraglich, hat das Pokalspiel verpasst mit Rückenproblemen. Das wäre eine Option für die Innenverteidigung. Die Kieler, komplizierte Pokalaufgabe in Aachen, ja, gerade nach der Euphorie in Aachen, nach dem Aufstieg in die dritte Liga, das war sicherlich nicht einfach. Hat man aber dank Rosenboom, wie er jetzt heißt, bei mir zumindest, hat man das Ganze dann noch drehen können. 3-2 gewonnen durch zwei späte Joker-Tore in Aachen. Rosenboom ja, oder Boom, der wird wirklich mit zwei O, also wird Boom geschrieben, ne? Wie das englische Boom. Natürlich schon auch ein ziemlich geiler Name. Und ehemals ein Gewinner der Vorbereitung beim SV Werder Bremen. Also war mal einer, der in der Vorbereitung richtig gut aussah, aber als es dann ernst wurde, ward er nicht mehr gesehen. Trotzdem ein Spieler, den ich durchaus im Blick habe. Und das geht jetzt nicht nur mir so. Ich hatte ihn wirklich für, ich glaube, 200.000 oder so in mein Team geholt, aber auch vor allen Dingen aus alter Verbundenheit, muss ich zugeben. Ich war mir jetzt gar nicht so sicher, dass er direkt da irgendwie einen Impact haben kann. Aber hat jetzt natürlich aufhorchen lassen. Mittlerweile ist der Marktwert auf 850.000 hoch, also katapultartig von 260 auf 850 gestiegen. Ich glaube nicht, dass er startet, aber er wird sich auf jeden Fall seine Joker-Einsätze verdient haben. Es wäre jemand, den ich mir durchaus für 850 noch auf Halde holen würde, aber mehr als 1 Million würde ich nicht hinlegen für Rosenboom. Ja, trotz 2 Toren im Pokal wäre da erstmal meine Einschätzung. Ist ja auch ein klassischer Schienenspieler, passt natürlich eigentlich gut zum System mit Dreierkette bei den Kielern. Ja, das muss man sagen. Kommen wir zur Dreierkette auch, wo wir es gerade ansprechen. Becker hat im Pokal da gespielt, neben Eras und Ivesic, die für meine Begriffe gesetzt sind in der Dreierkette. Dann ist die Frage, wenn Johansson fit ist, kommt er für Becker rein? Ich glaube fast, dass Becker erstmal drin bleibt, aber weiß man nicht so genau. Und dann Knutzen und Bernhardsson, das sind die Optionen. Wenn Bernhardsson reinkommt, spielt Maschino ein bisschen zurückgezogen. Und wenn Knutzen spielt, spielt Maschino vorne. Das ist, glaube ich, die Option, die ich eher für ein Auswärtsspiel erwarte. So ein bisschen defensivere Option, die Kieler da ziehen können. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Bei der TSG durch diese ganze Chaos gibt es durchaus Spieler, die relativ günstig sind. Kevin Akpoguma, 1,93 Millionen wird in der Startelf stehen. Sehr gut. Tim Drexler, 2,01 Millionen der Marktwert wird in der Startelf stehen. Finde ich auch noch sehr günstig für einen Stammspieler. Finden wir nicht so viele. Egal, selbst bei den Kielern sind die Stammspieler teurer als bei diese beiden Abwehrspieler bei der TSG. Adam Loschek für 6,49 Millionen, da würde ich jetzt wirklich reingehen. Klar, weiß man nicht, wie läuft die Saison und so, aber Loschek ist für so viel Kohle geholt werden, worden, dem werden einige Chancen gegeben werden, selbst wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, dass er da einschlägt. Und ich glaube, sportlich hat er durchaus gute Anlagen. Jetzt noch da ein potenziell vielleicht so um die 10 Millionen Euro, 10 Millionen Marktwertstürmer zu holen, würde ich machen bei Loschek. Ja, wenn es eure Kaderstruktur hergibt. Auf Kieler Seite Eras, 3,02 Millionen, klingt relativ viel, aber als Mittelmann der Dreierkette absolut gesetzt. Und in der Vergangenheit war das immer wieder eine sehr wertvolle Position bei Comunio. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen schauen, wie sieht es aus mit den Sportmonks. Aber ich glaube, Eras würde ich reingehen und Knutzen 1,57, wenn er denn startet, ist er mit Sicherheit einer der günstigsten Startelf-Spieler am ersten Spieltag. Das würde ich dann eben auch noch machen. Gerade wenn ihr noch Spieler braucht, die Minuten haben. Manchmal ist es ja gerade am Anfang der Saison erstmal die größte Aufgabe, 11 Spieler, die auch wirklich auf dem Feld stehen, im Kader zu haben. Da wäre Knutzen auf jeden Fall einer, der mindestens einen Joker-Einsatz bekommt. Ich glaube, er startet. Und da kommen wir auch zu meinem Tipp. Ich glaube, in der ganzen Gemengelage verlieren die Kieler ihr erstes Bundesligaspiel nicht und fahren mit einem 1:1 aus dem Kraichgau nach Hause. Ja, ich habe das Gefühl, Hoffenheim trotzt allen Widerständen, ja, auch wenn diesmal die Fanunterstützung mal etwas geringer ausfällt als sonst, 1:0 Heimsieg. Okay. Nächste Partie, Sportclub Freiburg empfängt den VfB Stuttgart. Freiburg erstmals seit Äonen, muss man sagen, ohne Christian Streich auf der Trainerbank, hat in der letzten Saison nur 5 der 17 Heimspiele gewonnen. Da waren sie auswärts stärker. Also das ist was Julian Schuster in dieser Saison anders machen muss, wenn es denn wieder nach Europa gehen soll. Stuttgart auch in der letzten Saison beide Spiele gegen Freiburg gewonnen. Da gab es ein 5:0 zu Hause, 3:1 auswärts. Davor allerdings 6-mal ein Freiburger Sieg gegen die Stuttgarter. Werden wir sehen, welche Serie sehe ich weiterführt. Tim, du wirst uns erstmal auf Stand bringen, was die beiden Teams angeht. So ist es. In Freiburg fehlt Chiré weiter nach Kreuzbandriss. Ansonsten noch fraglich Atubolu, der Torwart. Zurück im Training ist er, aber es reicht wahrscheinlich noch nicht ganz für den ersten Spieltag. Müller dürfte da wieder zwischen den Pfosten stehen und zum Saisonstart versuchen, den Kasten sauber zu halten. Das erste Pflichtspiel, da ist ihm das geglückt unter Schuster. Erstes Pflichtspiel unter dem neuen Trainer, 4:0 in Osnabrück gewonnen. Spannend war da die Entscheidung, dass als Rechtsverteidiger der Youngster Ogbus, Bruno Ogbus, starten durfte und nicht der Routinier Kübler. Müssen wir jetzt schauen, ob das nochmal genauso kommt, ob die gleiche Elf beginnt. Haben sich ja von der Leistung her empfohlen. Allerdings hat auch Merlin Röhl beim letzten Mal aufgrund von muskulären Problemen gefehlt. Könnte also am ehesten Druck ausüben, entweder auf Höhler, der allerdings getroffen hat gegen Osnabrück, Oder wieder, ja, wenn es einen Systemwechsel gibt zur Dreierkette, dann könnte auch er wieder reinkommen und Ogbuis auf die Bank gehen. Größte Überraschung der Vorbereitung natürlich Junior Adamu, der doppelt getroffen hat im Pokal, plötzlich gesetzt und wird von den Fans gefeiert. Das hat im ersten Jahr in der Bundesliga noch gar nicht so ausgesehen. Da war er ja kaum gefragt unter Streich. Er hat auch nicht viel geleistet, wenn er dann mal reinkam. Dementsprechend musste man da schwer von einem Abgang ausgehen. Jetzt zum Start ist er aber gesetzt und vielleicht wird er eine der Überraschungen dieser Saison. Ja, da müssen wir uns auch mal, wenn wir uns mal selber loben können, Tim, die Zeit müssen wir uns auch nehmen. Nehmen wir immer gerne. Also wir hatten ihn hier sowohl in der ersten als auch in der zweiten Sommerpausen-Podcast-Folge jeweils als Empfehlung für euch drin. Ich hoffe, ihr seid auf den Zug aufgesprungen, als er noch erschwinglich war. Ja? Also kommen wir gleich nochmal zu. Er ist ja tatsächlich immer noch erschwinglich. Also so viele sind bis jetzt nicht aufgesprungen. Aber erstmal noch wollte ich noch ein anderes Thema erwähnen. Nämlich habe ich gerade gelesen, dass laut der Bild auch noch Fabian Rehse ein Thema ist in Breisgau. Der ist im Moment noch verletzt bei der Hertha. Aber wenn er dann wieder fit ist, natürlich eine interessante Option. War ja sogar mal in Dortmund im Gespräch. Wenn er denn käme, wäre das erstmal schlecht für Weishaupt in allererster Linie. Denn auf der Position, die er hauptsächlich spielt, links außen, gibt es ja auch noch Grifo. Der war jetzt auch zum Start weiterhin gesetzt. Dementsprechend, wenn da noch Rehse dazu käme, auf Dauer vielleicht ein Nachfolger für Grifo. Aber der hat ja auch noch ein bisschen vor sich. Dementsprechend Weishaupt wäre dann derjenige, der da der Leidtragende wäre. Schauen wir mal, ob das noch so kommt. Beim VfB Stuttgart fehlen zum Start Sagadou, Nathai, Wagnoman und Raimund. Fraglich ist Rouault, der hat Schulterprobleme nach dem Supercup und auch Stergiou plagen Rückenprobleme. Das heißt, bei beiden Innenverteidigern, da wird es eng neben Chabot. Dementsprechend müssen wir da mal abwarten, wer da fit wird. Klar ist im Supercup eine sehr gute Leistung von Stuttgart gegen Leverkusen. Durchaus überraschend, kann man jetzt sagen, denn mit Anton, Ito, Girassi sind ja sehr wichtige Leute weg. Trotzdem funktioniert das System von Hoeneß. Die Spieler, die darin auflaufen, bringen gute Leistungen. Es sah schon wieder überzeugend aus, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat, selbst in Überzahl für einen Sieg gegen Leverkusen. Mal wieder, die Leverkusener, es scheint erstmal das Glück, sich ein bisschen fortzusetzen aus der Vorsaison. Ja, wobei, ich fand, das war diesmal kein Glück. Also, ja, ich wäre auch viel optimistischer, was Leverkusener Absturz angehen würde, wenn die da nicht mit 10 Mann die Stuttgarter komplett hinten reingedrückt hätten. Das fand ich schon bemerkenswert. Also Nein, also natürlich nicht nur Glück, aber dass der Ball dann am Ende wie immer dann kurz vor Schluss reingeht, ist dann, das ist dann immer noch das Leverkusen, wie wir es kennen aus der Vorsaison. Ja, aber Stuttgart, wie gesagt, müssen wir jetzt abwarten. Zum Start ist in der Abwehr eine Änderung möglich. Sollten weder Rowe noch Stergiou fit werden, dann muss wohl Keitel in die Abwehr rücken gegen seinen Ex-Club. Eigentlich ja im Mittelfeld zu Hause, aber Innenverteidiger kann er auch spielen. Und Undav ist natürlich jemand, der jetzt zunächst als Joker kam, aber in der Startelf vorgesehen ist. Ich denke, Leveling wäre dann derjenige, den er zunächst auf die Bank verdrängen würde, wenn er direkt wieder in die Startelf rückt. Zu den Empfehlungen. Ja, Rosenfelder bei den Freiburgern hat zum Start seinen Platz in der Viererkette sicher oder in der Dreierkette, je nachdem. Kostet 1,85 Millionen. Bis Ginter wieder fit wird, sollte er da seinen Platz behalten. Und Adamu, haben wir gerade schon gesagt, für 3,77 Millionen im Moment zu haben. Für einen Stürmer, der gesetzt ist zum Start, sehr günstig. Und absolut. Angesichts der Leistung aus der Vorbereitung, eigentlich muss man da jetzt auf jeden Fall zuschlagen, wenn ihr könnt. Das ist eine der besten Angriffsoptionen, die ihr dafür das Geld bekommen könnt. Ja, ich habe gerade nochmal geschaut. Also vor 2 Wochen, als wir hier drüber gesprochen haben, stand er bei 2,6. Also ist jetzt nur 1,1 Millionen teurer geworden. Das ist also noch absolut im Rahmen, würde ich sagen. Ja. Angesichts der Stürmerpreise ist das schon eine gute Sache. Und bei Stuttgart wollte ich den Stenzel nochmal herausheben, Rechtsverteidiger Pascal Stenzel. Der ist auch zu Beginn gesetzt, kostet 2,5 Millionen, solange Wagnermann nicht wieder da ist und hat im Supercup ein gutes Spiel gemacht. Also wurde auch von den Kommentatoren immer wieder gelobt, Pfostenschuss dabei gehabt, die Form stimmt, kann man durchaus zum Start sich gönnen. Keitel, habe ich auch schon genannt, 1,58 Millionen, könnte starten aufgrund der Ausfälle. Und wen ich mal als überbewertet nennen würde, ist für mich dann Woltemade im Moment mit 4 Millionen. Ja. Da ist es unwahrscheinlich, dass er schnell mehr wird als ein Joker. für den Preis, dass er jetzt teurer ist als Adamu, ist dann dem Verein geschuldet, aber den würde ich jetzt eher nicht kaufen oder auch im Zweifel eher verkaufen und dann dafür Adamu holen. Ich finde das vor allen Dingen super, super spannend, dass ja Justin Deal, bei dem ich extrem skeptisch war, sofort eine Rolle spielt in Stuttgart. Der hat ja auch wirklich in Testspielen überzeugt, das habe ich ihm nicht zugetraut. In der Art und Weise. Gut, jetzt kann man sagen, wie das in Köln gelaufen ist, wahrscheinlich auch nicht ganz ohne Rucksack hier unterwegs gewesen, wenn er denn mal spielen durfte. Aber da hatte ich das Gefühl, okay, die Bundesliga ist noch weit weg. Das ist jetzt bei Justin Deal nicht mehr der Fall, aber Marktwert halt auch 2,15 Millionen. Also Startelf, aber ich glaube schon, dass er einer, dass er so eine, wie damals Odonkor bei der Nationalmannschaft, sage ich mal, so eine Joker-Rolle bekommen kann, mal reinkommen, überraschende Sachen machen. Ja, Joker hat Stuttgart mehrere interessante, genau. Der ist definitiv einer davon. Ja. Für die Startelf jetzt halt, weil da Führig, genau. Mio, auch Leveling und Silas auf den Außenbahnen alle die Nase vorn haben, für die Startelf jetzt schwer. Ja, und ich glaube halt, so ein Woltemade ist halt kein klassischer Joker. Also deswegen hat er, würde ich eher, deutlich eher Deal jetzt als Woltemade interessant finden. Und noch mal ein Tipp hinten dran. Ich glaube, Stuttgart gewinnt 2-1. Ja, ich habe ja mal ein 2-2 dran gemacht. Stuttgarter, ich fand das auch mit Licht und Schatten. Ich finde halt dann, wenn du in Überzahl bist, irgendwie haben sie sich da so ein bisschen reindrücken lassen. Und weiß ich nicht genau, wie man da rauskommt. Ich habe hier ein 2-2 stehen. Ja, durch Freiburg, Heimvorteil, so. Ja. Ausgeglichen. Gut. Nächste Partie, FC Augsburg empfängt den SV Werder Bremen. Die Augsburger haben die letzten 5 Partien der letzten Saison alle verloren und haben so noch eine Europapokal-Teilnahme verspielt. Bei erstmals übrigens überhaupt 5 Niederlagen in Serie. Das ist also eine Negativserie, die noch läuft. Historisch gesehen allerdings Augsburg in der Bundesliga schon 12 Siege gegen Werder, gegen keinen anderen Club häufiger gewonnen. Teilt sich Werder diesen Negativrekord, wenn man so will, mit Mainz. Sollte Augsburg jetzt gewinnen, dann wäre Werder der alleinige Lieblingsgegner der Augsburger in der Bundesliga. Schauen wir aufs Personal. Oxford immer noch, weiß man auch nicht, ob das nochmal, also wenn, hätte man ja jetzt gedacht irgendwie, dass er in der Vorbereitung vielleicht nochmal dazu stößt nach Long-Covid, ist im Moment noch nicht der Fall. Wir drücken weiter die Daumen, dass er irgendwann in den Profisport zurückkehren kann. Gummi und Darm werden ebenfalls ausfallen. Meunier ist krank, deshalb fraglich. Jensen, der war leicht angeschlagen, hatte der Club selber gesagt, Vorsichtsmaßnahme, dass er im Pokal nicht spielt. Da haben sie sich letztlich problemlos beim Regionalligisten Viktoria Berlin durchgesetzt. Essende und Tietz haben vorne gespielt, natürlich auch, weil Meunier krank ist. Beide haben aber getroffen, deswegen glaube ich, dass auch das Duo wird, was gegen Bremen spielt. Auch da vielleicht Openda, Šeško, Essende, Tietz. Ja, vielleicht doch kleiner Vorteil für Leipzig in dem Fall, ja, wenn ich da das Sturmduo bewerten würde. Wenn Jensen fit ist, dann hat er ja zumeist gespielt und das so rum. Und jetzt ist aber die Frage, wer dann rausgeht. Meier, Retschbitschei und Engels sind die Kandidaten. Eigentlich hätte ich gesagt, am ehesten Retschbitschei. Der hat aber jetzt getroffen im Pokal. Wie sehr das dann gewichtet wird, muss man sehen. Aber das ist auf jeden Fall eine offene Frage. Genauso wie die, dass Marius Wolf, ob er schon bereit ist für die Startelf nach seinem Wechsel, dann käme er für Pedersen rein. Das, denke ich, sind so die offenen Duelle. Oder aber, ja, also die Verkaufskandidaten, Udokai, der saß komplett auf der Bank im Pokal. Vargas ist spät eingewechselt worden. Sportlich natürlich müsste man sagen, eigentlich gehören die in die Startelf. Wobei Schlotterbeck und Ruvelö in der Innenverteidigung haben sich halt gefunden. Also ich glaube nicht, dass Sorup das auseinanderreißt und das dann wieder neu machen muss, wenn Udokai wechselt. Und bei Vargas dasselbe. Ich glaube, den will der Verein vielleicht sogar ein bisschen vergolden nach einer starken EM. Und dass man da jetzt nicht unbedingt scharf drauf ist, dass er sich verletzt und die Sachen, die funktioniert haben in der Vorbereitung, auseinanderreißt. Aber auch da, Vargas wäre dann noch einer, dann müssten 2 von Meier, Retschbitschei und Engels raus. Oder auch Jensen dann nur auf die Bank, wenn Vargas reinkäme. Also ich glaube, beide auf der Bank. Und am ehesten, wenn einer von denen reinrückt, dann wäre es Vargas für mich. Auf Bremer Seite Pieper verletzt, Cater bleibt suspendiert. Also es bleibt ein sehr teures Missverständnis. Es scheint auch niemand da zu sein, der Cater, also Werder würde ihn natürlich ablösefrei gehen lassen, aber ich glaube, es sind schon ein paar Nullen im Vertrag und ob da jetzt jemand nach der Cater-Performance der letzten Jahre, gerade gesundheitlich, das Scheckbuch aufmacht, ich weiß es nicht. Ja, ich fürchte nein. Ja. Salifu, fraglich. Wäre aber auch eher sowieso eine Ergänzung und müsste kämpfen, dass er in den Kader kommt. Werder mit einer für meine Begriffe überraschend souveränen Pokalvorstellung bei Energie Cottbus, immerhin auch Drittligist, mit einem richtig starken Keke-Top vorne. Ja? Also direkt mal ein Dreierpack geschnürt. Ah, Freunde, jetzt braucht der Puls erstmal einen Tag, um wieder runterzukommen bei so manchen von uns, bei mir vielleicht sogar 2 Tage. Aber gönnen Sie uns doch diesen Moment. Ja, also es kam überraschend und nach dieser ganz verkorksten Vorbereitung war das wirklich sehr wohltuend aus Bremer Sicht und hat auch wirklich dazu geführt, die Stimmung war sehr im Keller. Nach einer ganz schlechten Vorbereitung, also ich glaube, man hat ja kein Spiel gegen den ernstzunehmenden Gegner gewonnen, viele verloren und jetzt ist auf einmal Keke Top und Marvin Ducksch, ja, sind die neuen hässlichen Vögel. Ja, obwohl ich da noch einwerfen muss, dass Keke Top nicht hässlich ist, natürlich. Nee, also das auch. Ja. Aber starke Vorbereitung gespielt, sehr treffsicher gezeigt. Das heißt doch eigentlich, unter Ole Werner hat er jetzt ab dem ersten Spieltag keine Chance mehr. Genau. Oder? Aber das war ja auch so, es stand 3-0, Keke Top 3 Tore, ich wechsle den mal aus. Ja, bevor das hier unschön wird, nehme ich mal den runter und bringe Justin Jimmer, der wirklich völlig neben mir steht. Und das bringt uns vom absoluten Vorbereitungsgewinner mit Keke Top, gibt es gar keinen Zweifel, natürlich spielt der Verlierer Justin Jimmer. Ja, es war sein Stammplatz zu verlieren und das hat er auch getan. Ja, also völlig neben sich, gab eine Situation, wo sie 2-1 auf dem Torwart zulaufen in Cottbus nach seiner Einwechslung und er diesen Fehlpass zu Marvin, den Pass zu Marvin Ducksch so versemmelt, dass da noch ein Abwehrspieler rankommt. Das ist ein sicheres Tor, wenn er den Ball gut rüber spielt. Also er steht wirklich im Moment komplett neben sich. Und Skelly Alvero, auch er hatte zu Beginn der Vorbereitung im Prinzip ein offenes Duell mit Jens Storgestay und davon kann überhaupt keine Rede mehr sein. Also nicht im Ansatz dran an der Stammelf. Im Moment Alvero und beide hätten die Möglichkeit gehabt, sich in der Vorbereitung durchzusetzen. Das haben sie nicht getan. Von daraus kann man es bei Werder kann man es wirklich einfach machen. Die Elf, die in Cottbus begonnen hat, die beginnt auch in Augsburg, sollte sich niemand verletzen. Heißt auch in der Dreierkette Veljkovic statt Jung in der Startelf. Und Stark auf der rechten Seite. Finde ich ehrlich gesagt persönlich ganz gut, dass es so ist. Und Agu hat sich behauptet vor dem Mann. Das weiterhin, denke ich, die größte Problemposition ist die linke Schiene bei Werder. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Frederik Jensen, 2,48 Millionen. Wir hatten heute schon häufiger das Thema, wie teuer eigentlich Stammspieler im Moment sind bei Comunio. Frederik Jensen vielleicht nicht unbedingt den absoluten Stammspielerstatus. Aber wenn er spielt, ist er wirklich für Punkte gut und Sorup hat ihm zumeist vertraut. Ja, und da würde ich bei dem Marktwert noch reingehen. Und wenn ihr Pech habt, kommt er als Joker. Ja. Auf Bremer Seite habe ich erstmal 2 Verkaufsempfehlungen. Anthony Jung, 2,52 Millionen. Ich sehe es, ich sehe im Moment nicht, dass er reinkommt. Weil Werner eigentlich dann einem eingespielten Team vertraut. Und da ist mir jetzt 2,52 für einen Spieler, der jetzt auch nicht die ganz gehobene Bundesliga-Klasse mehr verkörpert in seinem Alter. Und mehr mache ich da, um mich mit Anthony Jung, mir das nicht zu verderben. Den würde ich abgeben, Justin Jimmer, 5,77. Klar, der Wind kann sich immer schnell drehen. Kommt als Joker, macht 5 Tore. Ja, wir kennen das alle. Und dann ist er wieder ein Startelf. Aber das, was man im Moment von ihm sieht, ist wirklich so, dass man das Gefühl hat, oh, der ist irgendwie gerade völlig blockiert. Ja, also da gelingen die einfachsten Sachen nicht. Moment, bei Justin Chinma. 5,77. Deswegen zu viel. Bei Keke Top hingegen würde ich noch aufspringen, auch wenn er mittlerweile über 4,79 Millionen ist. Ist gesetzt und hat echt Torinstinkt. Also ich war beeindruckt, wie oft er in Abschlusssituationen kommt und wie gut der Abschluss dann auch war. Klar, es war ein Drittligist, aber der Torhüter von Cottbus hat extrem gut gehalten, Top trotzdem mit einem Dreierpack. Da würde ich noch reingehen für unter 5 Millionen. Dasselbe gilt für Mitchell Weiser, 4,87. Und auch, wenn er etwas teurer ist, Romano Schmid, 6,11. Sehr gutes Spiel in Cottbus. Ist da an allem beteiligt. Ich traue ihm wirklich eine gute Saison zu. Damit steht und fällt das Bremer Spiel. Kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, dass Werder sich immerhin einen Punkt mit nach Hause nehmen kann. Es gibt einen 1:1 Torschütze natürlich. Keke Top. Ja, ich glaube, Top trifft. Aber mein Gefühl sagt mir leider, es gibt einen Heimsieg für Augsburg. 2:1. Ja. Okay, wen haben die denn? Wen hat Augsburg denn? Ja, Bescheid. Essendi. Ich hab das gesehen, es gibt so eine Seite, die machen immer Siegwahrscheinlichkeiten anhand der Buchmacher, also der Wettquoten. Und Augsburg gegen Werder ist laut Buchmacher das ausgeglichenste Spiel des nächsten Spieltags. Ja, also deswegen sage ich ja auch nur knapper 2:1. Ja. Aber das finde ich ganz interessant. Und größter Favorit ist, glaube ich, Leipzig. Ja gut, das überrascht jetzt nicht. Aber liegt also relativ dicht beisammen. Augsburg aber mit dem Vorteil, was die Buchmacher angeht. Also da bist du auf der Seite. Nächste Partie, die wäre für mich auch ein Kandidat für das Spiel, wo die Siegwahrscheinlichkeiten am dichtesten beisammen liegen. Der erste FSV Mainz 05 empfängt den ersten FC Union Berlin. Beide Teams ja erst ganz, ganz spät den Klassenerhalt gefeiert, nämlich am 34. Spieltag. Union hat es besonders spannend gemacht und da erst in der Nachspielzeit die Klasse gesichert, hätten ja sonst in die Relegation gemusst. Union gegen Mainz seit 6 Spielen ungeschlagen, 4 Siege, 2 Remis. Insgesamt auch nur 1 von 10 Bundesliga-Duellen gegen die Mainzer verloren. Das ist also richtig gut, aber sie kommen zu Mainzern in einer wahnsinnigen Form, wenn man die letzte Saison mit dazu nimmt, seit 9 Bundesligaspielen ungeschlagen. Das ist die drittlängste Serie der Vereinshistorie. Svensson hatte mal 10 geschafft, Tuchel mal 12 Bundesligaspiele in Serie. Das könnte man also fortsetzen. Wenn wir aufs Personal schauen, das sieht richtig gut aus bei den Mainzern. Da fehlt nämlich niemand. Tom Kraus steht vor einem Wechsel nach England. Aber ist jetzt auch niemand, der unter Henriksen eine große Rolle spielt. Das kann man also sozusagen unter Kaderbereinigung abhaken. Die Mainzer brauchten im Pokal in Wiesbaden die Verlängerung, um weiterzukommen. Haben es dann aber eben geschafft, darauf kommt es dann an. Und ich glaube, dass die Pokalstart-App weitgehend auch gegen Union beginnen wird. Kai-Shu Sanu hat Sonderlob bekommen, also Amiri und er, die werden das zentrale Pärchen bilden unter Bo Henriksen. Und dann ist die spannendste Frage, was passiert nach dem Gruder-Abgang, der natürlich vorne schon eine Lücke reißt. Nebel wurde hier ja von Nick vehement ins Spiel gebracht, im Pokal hat aber Sieb die Position eingenommen. Unisivo wäre der dritte Kandidat, der das spielen kann. Ich könnte mir fast vorstellen, Sieb hat erstmal begonnen, dass er dann auch nicht direkt nach einem Spiel schon das Vertrauen wieder entzogen bekommt, sondern dass Sieb neben Lee und Burkhardt vorne beginnen darf. Henriksen hat zwar schon vor dem Pokalspiel Onisivo mit Lob überschüttet, wie fit er jetzt ist und wie toll und so, aber im Pokal hat dann trotzdem Amindo Sieb gespielt. Deswegen wäre das da meine Prognose. Bei den Berlinern, Vollandstein und Juranovic fehlen verletzt. Diego Leitsch ist wieder im Training. Ich denke, dass er dann auch zur Verfügung steht. Die Unioner ebenfalls mit großer Mühe im Pokal 1:0 beim Greifswalder FC. Das ist ein Regionalligist. Also Vertessen hat als Joker getroffen. Jetzt ist natürlich die Frage, wird er damit mit einem Einsatz von Beginn an belohnt? Hollerbach wäre für meine Begriffe der Logische, der dann rausgehen müsste. Oder man opfert im Prinzip jegliche Spielkultur für mehr Tempo und lässt Hollerbach und Vertessen gemeinsam spielen. Und Benesch müsste raus. Glaube ich aber eher nicht. Khedira und Schäfer, das ist auf jeden Fall das Pärchen im Zentrum erstmal. Interessant, anders als bei den Augsburgern, Robin Gosens die ganze Sommerpause im Prinzip schon als sicherer Abgang gehandelt, ist immer noch da, hat aber auch dann gespielt im Pokal auf der linken Seite. Und sollte sich jetzt in den nächsten zwei Tagen nichts ändern, dann wird er Samstag auch in Mainz spielen. Da gehe ich fest von aus. Interessant auch, Juranovic verletzt. Nicht Trimmel hat auf der rechten Schiene gespielt, sondern Haberer. Also es spricht jetzt nicht unbedingt für das Vertrauen in Trimmel. Könnte natürlich sein, weil eben der Pokalauftritt nicht so überzeugend war, dass Trimmel dann für Haberer wieder reinkommt in der Bundesliga. Aber das ist auf jeden Fall ein offenes Duell. Das gilt auch für die Frage, Leitsch, ist er wieder fit? Kommt er auch dann rein neben Vogt und Döki in der Dreierkette? Oder bleibt Querfeld drin? Oder wechselt Döki auch noch in den nächsten zwei Tagen? Auch da ist es ja immer so, er will eigentlich weg. Union ist auch nicht abgeneigt. Aber das, was aufgerufen wird, ist im Moment niemand bereit zu zahlen. Von daher kann es auch durchaus sein, dass Döki in der Bundesliga bleibt. Deswegen ist er auch eine meiner Empfehlungen. 3,85, also er hat ein sehr ähnliches Preisschild wie Elvedi. Eine sehr ähnliche Situation. Döki finde ich sogar noch, ich glaube, wenn er in der Bundesliga bleibt, dann hat er schnell einen Marktwert von über 5 Millionen, wenn er seine Torgefahr, die er eigentlich immer gezeigt hat, auch weiter unter Beweis stellt. Nur da habt ihr eben die Gefahr, dass da bis zum 31.08. noch was passiert. Deswegen ist der Preis noch ein bisschen gedeckelt. Ja, finde ich trotzdem interessant. Den anderen, Kevin Vogt, 3,6 Millionen gesetzt als Mittelmann der Dreierkette. Finde ich okay vom Preis. Und bei den Mainzern, Keisho Sano, 3,37 Millionen. Keine Frage, dass er spielen wird. Wir müssen dann sehen, wie er das in Comunio-Punkte umsetzt. Aber sein Trainer ist auf jeden Fall sehr zufrieden mit ihm. Und dann nur fürs Gefühl, ja, müsst ihr euch natürlich auch Tim Müller ins Team holen. Ja, ich meine, das gibt auf jeden Fall unglaublich viel Karma-Punkte. 190.000. Ja? Abwehrtalent der Mainzer, aber wem erzähle ich das? Ne? Ja, also einfach nur, ja, nur so. Ich meine, jeder hast du gleich also noch Training? Spieler für 190, ja, im Team. Ja. Ich danke meinem Trainer Bruce Svensson für das, ja, Vertrauen. Und, Svensson ist es aber nicht mehr, ne? Ja, stimmt, Bo Henriks. Ja, haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, dass das ja auch das Duell der Boos ist, ne? Ja. Svensson bei seinem alten Club, ausgerechnet in Mainz mit dem ersten Bundesligaspiel. Geschichten, die nur der Fußball schreibt, ja? So ist das. Ja. So ist das. Also Tim Müller 190.000 nur für das Gefühl auf eure Bank holen. Ja, oder wenn ihr mit Live-Einwechslungen spielt, stellt ihn auf. Ja, und dann macht ihr halt einen, der spielt auf die Ersatzbank. Kann nur gut gehen, im Prinzip. Gut, da kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, Bo gegen Bo. Ja, da haben wir schon zwei O's und so geht das auch aus. 0-0. Ich sehe dann doch die Mainzer, also mein Team, doch etwas favorisiert. Ja, ist klar. Du hast auch wenn ich wahrscheinlich zum Start auf Platz auf der Bank vorlieb nehmen muss, wenn überhaupt. Vielleicht sitze ich auch nur auf der Tribüne, aber es gibt ein 2-0 für die Mainzer. Okay. Dann kommen wir zum Topspiel und das finde ich ist eine gute Wahl diesmal. Wir haben uns ja in der Vergangenheit immer schon mal wieder beschwert, aber am ersten Spieltag, da wartet da Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt auf uns. Die Dortmunder seit 6 Duellen gegen Frankfurt ungeschlagen, 5 Siege, 1 Remis. Generell nur eins der letzten 15 Bundesliga-Duelle gegen Frankfurt verloren und das war auch eine Auswärtsniederlage. Frankfurt 2-1 zu Hause gewonnen. 27. Spieltag 2020-21, wenn ihr es ganz genau wissen wollt. Und Frankfurt generell auch sowas wie Dortmunder Lieblingsgegner, nur gegen Frankfurt schon 50 Bundesliga-Siege des BVB und auch die meisten Treffer erzielt. 200 Tore schon gegen die SGE in 102 Partien. Gegen kein anderes Team haben sie so oft geknipst. Ja, wer nicht knipsen kann, ist Gyrassi, ich nehme schon mal ein bisschen was vorweg. Für alles andere haben wir dich, Tim. Jo, Gyrassi ist auch der Einzige, der nicht knipsen kann beim BVB am ersten Spieltag. Der Rest des Kaders sollte zusammen sein. Kobel war noch vielleicht ein kleines Fragezeichen, musste im Pokal zur Pause mit Rückenproblemen runtergehen. Das ist ja jetzt nichts Neues, Kobel, dass der angeschlagen ist, das kennt man ja. Also Alex Meyer ist ja der meistbeschäftigste zweite Torwart gefühlt der Liga. Soll aber nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein, Kobel, der jetzt auch sich freuen darf, dass Jan Sommer aus dem Nationalteam zurückgetreten ist und er jetzt auch bei der Schweiz die Nummer 1 sein darf, sollte also zum Start wieder da sein. Ansonsten bin ich gespannt auf den Pflichtspiel, auf den Bundesliga-Start. Erstes Pflichtspiel war jetzt erstmal okay, kann man nicht meckern im Pokal gegen Phoenix Lübeck. Jetzt wird es natürlich ein ganz anderer Gegner. Ich bin auf dieses System gespannt. Şahin lässt ja schon einiges anders machen als Terzic. Es ist schon viel mehr Gegenpressing wieder zu sehen. Diese Art, es ist auch ein bisschen flexibler, das System. Das könnte jetzt natürlich Nick ein bisschen mehr analysieren als ich. Aber man hat im Moment alle drei Top-Innenverteidiger mit im Team. Also Süle, Anton, Schlotterbeck. Und dann wechselt das so ein bisschen, dass man auch mal zwischendurch mit drei Mann nur hinten hat. Dann ist es aber die meiste Zeit eine Viererkette. Es ist irgendwie flexibel. Wenn das System dauerhaft so beibehalten werden soll, ich mich dann halt frage, wie läuft das? Man kann jetzt nicht die drei Innenverteidiger immer über alle Spiele jagen, man hat aber keinen weiteren wirklich starken vierten Innenverteidiger, sondern nur irgendwelche Youngster mit dabei. Oder es müsste dann mal ein Benzebaini womöglich mal innen spielen oder Can wieder nach hinten rücken. Also ganz optimal finde ich das noch nicht von der Besetzung, wenn da sich mal jemand verletzt oder mal eine Pause braucht. Also ich finde Benzebaini innen auf jeden Fall ähnlich stark wie außen. Ja, das stimmt. Überall, wo man ihn einsetzt, bringt er die gleiche Leistung. So viel kann man mal neutral sagen. Ja, ich rechne zunächst damit, dass die Pokalstartelf beginnt, wenngleich natürlich auch Jan Couto eine Option ist für Riasson. Das ist jetzt erstmal so ziemlich so, dass die beiden sich abwechseln könnten. Auch Bayer ist jetzt nach dem ersten Kurzeinsatz eine Option von Beginn an anstelle von Adeyemi. Spannend wird es dann, wenn Girassi nach der ersten Länderspielpause der Saison wieder da ist, wie man dann die Offensive aufstellt, ob dann sich auch eine Lösung findet, Girassi und Bayer zu bringen oder ja, also in der Offensive ist es spannender, da hat man noch viele Optionen, eigentlich eher noch zu viele. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sogar sagen, Donny Mahlen ist ja jemand, der gerne noch wechseln möchte. Wenn man das System so spielt, wie man es jetzt spielt, dann könnte man den auch einfach tatsächlich abgeben und hätte keinen personellen Verlust. Also offensiv gibt es mehr als genug Optionen, auch ohne Malen. Dementsprechend wäre sogar meine präferierte Option, jetzt zu sagen, wenn man den noch zu Geld machen könnte, dann vielleicht nochmal jemanden für die Defensive zu holen. Das wäre jetzt das, was ich gerne noch sehen würde beim BVB. Aber warten wir mal ab, wie die letzten 10 Tage jetzt der Transferperiode verlaufen. Weißt du, was mich überrascht, Tim? Was denn? Dass Leon Goretzka noch kein Thema ist in Dortmund. Ja. Der würde doch so ins Profil passen. Ja, normalerweise habe ich auch gedacht, Goretzka wäre da jemand. Kennt die Liga? Ja. Deutscher Nationalspieler. Könnte wieder deutscher Nationalspieler werden. Ja. Kommt aus dem Ruhrpott. Ja. Also, ja, eigentlich spricht da sehr viel für, nur ist auch beim BVB jetzt die Frage, wo soll er spielen? Es bräuchte ja sein Profil nicht unbedingt. Wenn, dann bräuchte es jemanden, der vielleicht besser ist als Can, defensiver Sechser. Meinst du, und das ist Goretzka nicht. Nee, Deswegen sehe ich jetzt, grundsätzlich habe ich das auch schon mal öfter drüber nachgedacht, ob das nicht einer wäre. Vielleicht hätte ich das aber eher gedacht, bevor man einen Pascal Groß geholt hat, der jetzt die zentrale Figur im Mittelfeld sein soll. Dementsprechend. Ja. Ich habe eher noch mal so leicht unterbewusst den Gedanken gehabt, was denn mit Leipzig? Also, da ist das zentrale Mittelfeld. Ja. Seiwald ist nicht so besonders gut. Kampel ist alt. Ja. Also, da würde ich Goretzka grundsätzlich noch sehen, wenn er denn Bock hat darauf oder wenn Leipzig noch mal ordentlich Geld ausgeben will. Ja. Dann wäre das für mich die wahrscheinlichere Variante in Deutschland. Oder Herbert, ne? Wo er jetzt nicht so viel für die Pokaltrikots ausgeben muss bei Bochum. Ja. Wenn der sein Ärmelsponsoring an Anzahl der Einsätze, die dieses Trikot zum Einsatz kommt, gekoppelt ist, dann ist es relativ günstig. Wie er da weggekommen ist, sagt, komm, Goretzka nach Bochum, hau ich mal einen raus. Das wäre doch mal eine Geschichte. Ja. Ja, leisten könnte Herbert sich das, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie es dann auch, das wird wahrscheinlich auch schwierig mit Financial Fair Play und so. Und dann, Ich glaube, es ist keine realistische Variante. Ich wollte es nur mal ins Spiel gebracht haben. Ja, Dann warum, reden wir weiß ich auch nicht. Ja. Einfach so. Ja. Reden wir noch mal kurz über Frankfurt. Da fehlt Lune weiterhin. Ansonsten sollten aber alle dabei sein. Frankfurt nicht durchgängig überzeugt gegen Braunschweig im Pokal, aber letztlich hat die Offensive um Ekitike geliefert. Das war ein starker Auftritt, insbesondere von ihm. Spricht für mich jetzt erstmal nicht viel dagegen, zum Bundesliga-Auftakt mit der gleichen Elf zu beginnen. Wackelkandidat vielleicht am ehesten Nkunku hinten links, auf den Nathaniel Brown Druck macht. Und ja, überhaupt die beiden Nürnberger, auch Can Usun ist natürlich einer, der gerne bald in die Startelf rücken möchte. Dann wäre Mario Götze derjenige, der sich da vielleicht fürchten muss um seinen Platz. Zum Start, denke ich, aber werden die beiden Ex-Nürnberger dann sich noch hinten anstellen müssen. Gleiches gilt für Matanovic, auch eine sehr gute Vorbereitung gespielt, hat auch im Pokal dann als Joker getroffen und scheint wirklich eben eine echte Alternative da auch zu werden für den Angriff von Frankfurt. Aber angesichts der Ekitike Glanzleistung muss auch er erstmal von der Bank kommen. Aber Frankfurt hat ja dann auch demnächst englische Wochen, wo dann viele Optionen für Wechsel bestehen. Kommen wir zu meinen Empfehlungen. Die Startelf beim BVB ist recht teuer. Da kann ich eher von Spielern abraten. Ich persönlich finde Gittens mit 7,6 Millionen zu teuer, auch wenn er zum Start wohl beginnen wird. Ich bin da doch skeptisch, ob er dauerhaft den Platz behält und immer abliefern wird. Dementsprechend ist mir das zu viel Geld. Duronville, habe ich schon öfter erwähnt, finde ich spannend. Mit 4,1 Millionen inzwischen auch kein Geheimtipp mehr, aber im Pokal dann auch als Joker getroffen. Und wenn er fit bleibt, dann auch weiterhin interessant mit Blick auf die Zukunft. Bei Frankfurt könnte man darauf spekulieren, dass Brown vielleicht bald einen Nkunku ablöst, dementsprechend für 1,7 Millionen günstig, der Wert würde steigen. Und ja, Skiri würde ich sagen, kann man auch für 6,2 Millionen noch zuschlagen, finde ich einen Spieler, der auch, ja, bei dem noch mehr geht, von dem einiges zu erwarten ist. Und ja, beim Tipp ist bei mir vielleicht der Wunsch mehr Vater des Gedankens, aber ich sag, Dortmund gewinnt 3-1. Ja, ich sag auch irgendwie murmeln die sich durch. Ich habe hier ein 2-1 für den BVB. Ja, aber es wird auch eine knappe Kiste, glaube ich auch. Ja. Rein in den Sonntag. Der Rekordmeister startet Sonntag, der FC Bayern zu Gast beim VfL Wolfsburg. Und Wolfsburg, die sind sehr, sehr gute Saisonstarter. Also sind das Gegenteil von Leipzig, wenn man so will. 52% der Auftaktpartien hat Wolfsburg gewonnen und es gibt nur einen Club der Bundesliga-Historie, der das toppen kann und das sind logischerweise die Bayern. Die haben 64% ihrer ersten Spieltage gewonnen. Also durchaus spannend. Zuletzt vor 13 Jahren haben die Bayern mal ein Auftaktspiel verloren. Wir werden uns vielleicht erinnern, 2011, 2012, 0-1 Heimniederlage, wo natürlich oder gegen wen? Natürlich gegen Mönchengladbach. Ja, seitdem holten die Bayern 10 Siege und 2 Remis am ersten Spieltag. Also da haben sie wenig liegen lassen. Kommen wir zum Personal. Die Wolfsburger mit einer sehr langen Ausfallliste. Behrens, Rogerio, Mähle, Bialek, Wrangs, Amura, Metscher und Odogu. Die werden alle nicht mit dabei sein. Arnold, der hat im Pokal gefehlt. Mit einem Virusinfekt, ist aber schon wieder auf dem Trainingsplatz. Ich gehe davon aus, dass er zur Verfügung steht. Lacroix hatte Fußprobleme, außerdem natürlich immer wieder Wechselgerüchte. Eigentlich soll er sich schon einig sein mit Crystal Palace. Auch da ist ähnlich wie Elvedi und Udukai jeden Sommer hier Dinner for One. Und same procedure. Wir werden sehen, was mit Lacroix passiert. Paredes, Fußprobleme, ebenfalls nicht dabei gewesen im Pokal. Müssen wir sehen. Lacroix war dabei, musste dann ausgewechselt werden. Ja. Und das natürlich, Lacroix habe ich schon angesprochen, eines der Fragezeichen im Kader, das größte sicherlich. Ein neuer Abwehrspieler ist schon im Anflug. Das ist Konstantinis Koulerakis. Der kommt aber erst Ende August, damit er für PAOK Saloniki noch an den Europa League Playoffs teilnehmen kann. Ihr könnt ihn schon kaufen. Ja, Startpreis jetzt 5 Millionen. Damit ist er reingekommen ins Spiel. Ich habe eben nochmal geschaut. Ja, aber euch muss klar sein, dass er jetzt dann eben erst zum zweiten Spieltag aller frühestens und wahrscheinlich, wenn wir realistisch sind, erst nach der Länderspielpause dann am dritten Spieltag eine Rolle spielt. Ja, also vermutlich ist er erst dann eine Option. Ja, müsst ihr wissen. Ja, ich nehme an, der Marktwert, wie bei Neuzugängen üblich, wird trotzdem erstmal steigen. Wolfsburg, ganz blasser Auftritt im Pokal. Beim Oberligisten TuS Koblenz hat man sich ein 1:0 gerade so rausgemurmelt. Vermutlich trotzdem eine sehr ähnliche Aufstellung wie im Pokal gegen die Bayern, denke ich mal. Kaminski ist auf jeden Fall der Gewinner der Vorbereitung bei den Wölfen. Hat sich vom Abstellgleis auf die linke Schiene gespielt, sozusagen, wenn ich da mal ein kleines Wortspiel machen darf. Auf der anderen Seite Baku oder Paredes. Paredes eben nicht dabei gewesen im Pokal. Muss man dann sehen, auf wen da die Wahl fällt von Hasenhüttl. Arnold hat im Pokal gefehlt. Ich gehe aber davon aus, dass er dann in der Liga in der Startelf steht. Gerhard oder Swanberg, das sind diejenigen, einer von den zwei muss dann weichen. Vorne Wind, Wimmer, Maier haben im Pokal begonnen. Würde mich überraschen, wenn das nicht auch das Trio wäre, was gegen die Bayern startet. Kommen wir zu den Münchnern beim Bundesliga-Debüt auf der Trainerbank von Vincent Kompany. Muss er direkt umbauen, der Belgier, denn Josip Stanisic hat sich Montag verletzt, wird frühestens im Oktober wieder zur Verfügung stehen, war eigentlich relativ gesetzt auf der Rechtsverteidigerposition, weil Joshua Kimmich, wir hatten schon drüber gesprochen, dass ich glaube, das Thema Mittelfeld für Kimmich nicht abgehakt ist und so sieht es auch erstmal aus. Hat sich da also wieder reingespielt, hat richtig gut gespielt im Pokal auf dieser Position und das ist natürlich die Frage, Stanisic fällt aus, wird jetzt Kimmich wieder zurückgezogen? Ja, kommen wir gleich noch zu. Aber das ist sicherlich die spannendste Frage bei den Bayern. Neben dem Kroaten auch Ito, Sané, Perez, Buchmann und Ibrahimovic nicht mit dabei. Und dann kommen wir auch zu der Frage, Kimmich wieder Rechtsverteidiger? Ich glaube nicht. Hat sehr überzeugt im zentralen Mittelfeld. Ich glaube nicht, dass Kompany direkt vor dem ersten Spieltag da das Ganze schon wieder rückgängig macht. Boje Stunde könnte wirklich jetzt schlagen oder aber auch ein anderer Spieler, über den wir später reden werden. Sind da die Optionen, als Rechtsverteidiger zu spielen? Conny Leimer theoretisch auch, aber ich glaube es nicht. Goretzka haben wir schon drüber gesprochen, als wir über Dortmund gesprochen haben, so ein bisschen. Ist komplett außen vor, war nicht im Kader, im Pokal. Jetzt stand er im Test gegen die Grasshoppers Zürich in der Startelf. Und wo hat er gespielt, Tim? Innenverteidiger. Ja, ist jetzt nicht unbedingt ein Zeichen, dass er sich da beweisen darf. Ich glaube schon, man versucht irgendwie ihm noch einen Wechsel schmackhaft zu machen. Er hat ja erstmal gesagt, er will da bleiben, aber der August hat noch 10 Tage. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das wirklich durchzieht. Ja. Aber ja, mal schauen. Ja, gut. Müller und Tell haben auf jeden Fall vorne gute Argumente gesammelt. Olise und Gnabry machen außerdem noch Druck. Ich glaube, die zwei, die wir auf jeden Fall erwarten können, sind Musiala und Kane. Und ich persönlich glaube fast Müller und Tell dann erstmal. Der Rest von der Bank, aber ja, da hat auf jeden Fall Kompany viele Optionen. Gerade Coman ist ja auch noch fit. Da glaube ich erstmal an Joker-Einsatz, zumal er ja auch immer wieder mit einem Abgang ins Gespräch gebracht wird. Linke Abwehrseite, Guerrero, klar vor Davis. Für mich ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt. Aber Kompany scheint da mehr auf die Spielkultur als auf das Tempo zu setzen, auf dieser Position. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen bei den Wolfsburgern. Zwei Spieler der Dreierkette, Cesinger und Bornau, relativ günstig zu haben. Cesinger 2,36 Millionen, Bornau 2,57. Das finde ich beides gut. Gerhard und Swanberg, weil niemand weiß, wer von den zwei spielt, sind beide günstig. Gerhard 2,18, Swanberg 2,43. Habe ich jetzt gar nicht so eine ganz klare Präferenz, aber finde ich beide nicht unspannend. Wenn sich einer der beiden klar durchsetzt, dann habt ihr da ein sehr gutes Schnäppchen gemacht. Ich glaube, ganz in den Keller kann es mit dem Marktwert nicht gehen. Wenn ihr dann den kürzeren zieht, was die Stammplatzfrage angeht, dann könnt ihr wieder abstoßen ohne viel Verlust. Und das wäre meine Empfehlung. Goretzka, 5,38 hat natürlich extrem gelitten, sein Marktwert. Ist klar, müssen wir nicht drüber sprechen. Trotzdem würde ich ihn, glaube ich, eher noch verkaufen, weil wenn er noch wechselt, dann meines Erachtens eher ins Ausland. Also ich sehe im Moment, also der Markt in der Bundesliga ist halt begrenzt an Vereinen, die auch wirklich ihn bezahlen könnten. Und ja, Dortmund, wir haben drüber gesprochen, Leipzig wäre ein Verein, da ist aber auch noch nichts aufgepoppt, passt auch nicht so ganz in das, wie der Club normalerweise agiert auf dem Transfermarkt. Ja, die sogenannten Mehrwertspieler. Wolfsburg maximal noch und dann, glaube ich, hört es schon auf. Ja, Leverkusen vielleicht, aber die haben überhaupt keinen Bedarf da auf dieser Position. Deswegen vermute ich, wenn es bei Davis noch weggeht, dann eher ins Ausland und wenn er bleibt, dann ist er erstmal auf absehbare Zeit überhaupt keine Option. Deswegen sind selbst die 5,38, wo man sagt, für Goretzka, wenn jetzt jemand zuschlägt innerhalb der Bundesliga, dann könnt ihr halt relativ schnell knapp den Marktwert verdoppeln, vermutlich. Ich sehe das nur im Moment nicht. Sascha Boy, 3,82 Millionen, auf jeden Fall machen, auch wenn es nicht 100% klar ist, dass er wirklich spielt. Mathys Tel, 8,32, natürlich ist das relativ viel. Ihm traue ich eine Durchbruchssaison zu. Also, solange er jetzt spielt und trifft, hat ja Kompanie gar keinen Grund, ihn rauszunehmen. Ja, egal wie namhaft die Konkurrenz vielleicht ist. Ja, wir sind ja sowieso große Fans eigentlich von ihm. Bin ich gespannt. Ja, Risiko ist natürlich da bei ihm, aber theoretisch, warum nicht? Gut, kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, Wolfsburg auch ein bisschen undurchsichtige Gemengelage. Die Bayern können das ausnutzen, sind hungrig auf diese Bundesliga-Saison und gewinnen 4-1. Das torreich wird, ich habe es mal ein bisschen enger gesehen. Ich glaube, Bayern gewinnt 3-2. Okay, letzte Partie, Sonntag. Ja, The Zone freut sich einen Ast ab, glaube ich. Ja, dass sie das so als Abschluss des ersten Spieltags richtig rund machen können mit St. Pauli gegen Heidenheim. Ist natürlich ein charmantes Duell. Ja, müssen wir gar nicht drüber drumherum reden. Ja, also Astra gegen Alpstüble, wenn man so will. St. Pauli gegen Heidenheim. Ist die 9. Bundesliga-Saison des FC St. Pauli. 3-mal hat man bislang den Klassenerhalt geschafft. 5-mal ging es am Ende runter. Also das ist im Prinzip der wahrscheinlichere Fall, wenn man in die Historie schaut bei St. Pauli. 18 Duelle gab es zwischen Heidenheim und St. Pauli. Alle logischerweise in der 2. Bundesliga. 8 Hamburger und 7 Heidenheimer Siege. Also das ist relativ ausgeglichen. Zuletzt, aber wir wissen ja durch das Heidenheimer Bundesliga-Jahr, dass das schon was her ist. Aber zuletzt hatte St. Pauli die Nase vorne, seit 7 Duellen ungeschlagen gegen Heidenheim. 5 Siege, 2 Remis. Tim, du darfst uns mal einstimmen, aber bevor du das machst, vielleicht, die Leute, die schon länger dabei sind beim Podcast, die werden sich erinnern, dass wir hier natürlich auch einen großen St. Pauli-Experten in unserer Expertenrunde hatten mit Tim Eckhardt, für den wir uns natürlich sehr freuen, dass St. Pauli jetzt in der Bundesliga dabei ist. Und Tim hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Die will ich vielleicht, Tim, wenn das für dich okay ist, einmal vorwegstellen. Klar. Ja, weil er hat da vielleicht für euch auch eine Einschätzung für den FC St. Pauli noch parat. Flo, moin. Ich weiß nicht, Comunio-Podcast bin ich ja raus. Aber Insider-Tipps, Erik Smith schießt Elfmeter und Standards bei St. Pauli und das macht er auch richtig, richtig gut. Keine Ahnung, was der kostet bei Comunio, keine Ahnung, wie ihr das schon auf dem Zettel hattet. Aber der wird auf jeden Fall auch ein paar Scorer bringen und ist dann ja so eine Art, weiß ich nicht, Geheimtipp oder so. Könnt ihr ja mal, falls ihr den noch nicht hattet, könnt ihr den ja mal in die Sendung mit aufnehmen, falls ihr dann auch Input braucht. Und genau, wünsche dir alles Gute. Bis dann. Ja, danke Tim. Ja, ist natürlich jederzeit bei uns wieder willkommen, ne? Das ist ja klar. Ja, und er weiß nicht, was Smith kostet. 3,47 Millionen. Ja, wollte ich jetzt nur schon mal vorneweg stellen. Ja, den Rest des Spiels überlasse ich jetzt ganz dir, aber wir bleiben ja namensmäßig, bleiben wir uns treu. Das ist richtig. Ja. Also bei St. Pauli fehlen noch Burchardt und Zoller mit muskulären Problemen. Fraglich ist noch Sadiakas, der hat nach wie vor Muskelprobleme gehabt, oder hat er immer noch, fehlte im Pokal, also jetzt so langsam sollte er fit sein, ich denke im Kader steht er auf jeden Fall für die Startelf, wahrscheinlich noch kein Thema. Im DFB-Pokal hat St. Pauli beim Regionalligisten Hallischer FC durchaus spannend gemacht und sich erst in der Verlängerung durchgesetzt mit 3-2. Ist die Frage, wie viel man da immer draus lesen kann. Sah jetzt noch nicht so ganz bereit, dass man hier sagen kann, St. Pauli ist schon bereit für die Bundesliga, aber das muss ja nichts heißen. Heimspiel gegen Heidenheim ist jetzt erstmal eine Aufgabe, die man lösen kann. An der Aufstellung sollte sich nicht groß was ändern. Wenn Saliakas dann wieder zu 100% fit ist, verdrängt er Stevens wahrscheinlich aus der ersten Elf. Zum Start wird er wohl von der Bank kommen. Und im Angriff macht am ehesten noch Afolayan Druck auf Gilavogi. Ist da die Alternative, der Rest der Startelf sehe ich keine großen Wechsel. Und was dann von St. Pauli zu erwarten ist, müssen wir einfach mal abwarten. Also ich finde es schwer vorherzusagen, ob die sich in der Bundesliga schnell zurechtfinden oder nicht. Was ist deine Einschätzung? Ja, ich bin ja eigentlich ein bisschen pessimistisch, aber ich glaube halt auch, dieses Spiel ist Fluch und Segen zugleich. Ja, Heidenheim kommt direkt aus einer englischen Woche. Erste Europapokalspiel der Clubhistorie. Da ist was drin. Und wenn du natürlich, wenn du so mit so einer gewissen Euphorie mitnehmen kannst, dann wissen wir, wie weit das ein Aufsteiger tragen kann und dass das vielleicht schon dann auf jeden Fall ein Grundstein ist, dass man nicht sang- und klanglos untergeht, sondern dass man es irgendwie schafft. Ich glaube halt durch Hartl weg und Hürzeler weg, finde ich es. Also St. Pauli ist für mich Favorit auf Platz 18, knapp vor Holstein Kiel. Ja, okay. Aber ich traue St. Pauli eher noch einen Tick mehr zu als Kiel gefühlt, ja. Aber schauen wir mal. Lass das ja nicht beides, Nick beides hören. Heißer Abstieg. Ja. Ja. Ich weiß. Ja. Naja, gut, dann kommen wir noch zu Heidenheim. Niehus und Keller sind diejenigen, die da fehlen. Wir haben schon im letzten Podcast ausführlich über sie gesprochen. Ich sage ja, ich finde sie trotz der Abgänge in der Offensive sehr spannend. Im Pokal hat Bräunig mit einem Dreierpack Ansprüche auf die Nachfolge von Kleindienst angemeldet. Auch Paul Wanner hat wieder überzeugt. Dementsprechend, es kann funktionieren in der Offensive. Warten wir es mal ab. Startelf wird sich, denke ich, auf maximal 2 Positionen verändern. Es ist da ein bisschen ähnlich wie in der Vorsaison. Zum einen der Platz neben Maloney. Da streiten sich Beck, Kerber und Schöppner um einen Platz. Das kennen wir schon aus dem Vorjahr. Das ändert sich wahrscheinlich dann auch mal von Woche zu Woche. Und in der Offensive könnten auch Kaufmann oder Honsack anstelle von Pieringer beginnen, der im Pokal jetzt nicht so viel gezeigt hat und generell auch in der letzten Saison, ja, den sehe ich jetzt noch nicht als dauerhaft als Bundesliga-Stürmer. Dementsprechend sind die anderen da schon nah dran, könnten ihn verdrängen. Bräunig, würde ich jetzt sagen, ist für 2,4 Millionen auch ein Pflichtkauf. Die Vorbereitung war stark, ein letzter Dreierpack, dem sollte man eine Chance geben für den Preis. Und mit Gimba und Traoré gibt es für jeweils für 2,1 und 1,7 Millionen auch starke, sichere Abwehrstarter für günstige Preise. Also stark in Anführungszeichen, wie viel die dann am Ende punkten, müssen wir sehen. Aber sie werden sicher starten und haben mit St. Pauli jetzt auch eine machbare Aufgabe vor der Brust. Da wiederum würde ich neben Smith, den er ja schon erwähnt hat, Smith, spricht man ihn Smith oder Smith? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, weil ich bin einfach, ich hätte ihn Smith ausgesprochen, aber wenn man in Hamburg ist, ist es wahrscheinlich wenn Smith. Dann bin ich jetzt bei seiner Aussprache. Ja. Würde ich aber auch Metz und Wahl, die in der Verteidigung neben ihm spielen, mal drüber nachdenken, beide für 2,3 zu haben, auch sichere, vergleichsweise günstige Starter. Saliakas wäre auch für 2,2 zu haben, da er im System als rechter Schienenspieler vor der Dreierkette dann irgendwann spielen wird, vielleicht nicht im ersten Spiel, ist das auch jemand, der dann im Angriff zu finden ist und im Normalfall dann auch gesetzt. Ich habe aber das leichte Gefühl, dass es schon mit einem Sieg für Heidenheim beginnt, und zwar 2:1. Nee, ich glaube, Euphorie, Europapokal, Belastung Heidenheim, und Bräunig, klar, Pokal, aber das ist eine andere Liga. St. Pauli gewinnt 1-0. Durch Smeed. Okay. Wie immer. ich weiß nicht, muss ich Tim mal fragen, warum Smeed. Aber ja, warum nicht? Ja. Ja. Warum auch nicht? Ja, gut, damit haben wir die Partien rund gemacht, Tim, und kommen jetzt zur Top 3 der Woche, den Schnäppchenstartern für den ersten Spieltag. Und da darfst du direkt mal beginnen und uns sagen, wen du da auf der 3 hast. Ja, auf der 3 nämlich jemanden, den ich schon erwähnt habe bei Freiburg, mal kurz Bruno Ogbus für 1 Million zu haben. Ein Überraschungsstarter im Pokal gewesen, könnte natürlich auch zum Bundesliga-Start drinbleiben, wäre dann eine günstige, gute Option. Weiß man es nicht genau, was die Gedankengänge von Julian Schuster sind, aber interessant finde ich ihn auf jeden Fall. Ja. Ja, ich glaube, da muss man reingehen. Ich glaube, dass er erstmal vor Kübler dann auch bleiben wird. Ja, zumindest für diese eine Partie, ja. Und darum geht's ja uns erstmal. Ja. Ich habe schon ein bisschen, weil wenn man einen Stürmer sucht, der startet, da ist unter 2 Millionen ist im Prinzip wirklich Brachland. Jorbe Vertessen hätte ich noch für euch, 2,33 Millionen. Ich glaube, nach seinem Joker-Tor im Pokal, dass er reinkommt ins Team bei Union. Spiel in Mainz ist auch okay, um ihn zu nehmen. Und da bekommt ihr also noch einen Spieler relativ günstig. Bräunig für 2,4 ist auf dem ähnlichen Level. Ja, aber den hatte Tim gerade schon. Also Vertessen hier meine Nummer 3. Ja, meine Nummer 2. Wenn Adrian Beck bei Heidenheim drin bleiben sollte, dann ist er auch für 950.000 ein günstiger und gerade im Duell mit St. Pauli interessanter Starter, ist ja die etwas offensivere Wahl als Kerber und Schöppner. Dauerhaft wird er nicht unbedingt spielen. Ich denke, dass da das Wechsel geben wird. Erst recht sollte Heidenheim dann sich auch ja in die Gruppenphase der Conference League hineinbewegen. Das werden wir ja dann abwarten müssen die nächsten Wochen. Aber jetzt am ersten Spieltag könnte er beginnen. Ja, finde ich gut. Meine Nummer zwei ist auch wieder ein Tick teurer. Ja, dafür ist ganz klar, dass er spielen wird. Maxim Leitsch bei den Mainzern. Also selbe Spiel wie Vertessen. Ich finde, da durchaus kann man in beide Seiten investieren. 1,56 Millionen ist nur der Marktwert. Wir wissen eigentlich, er war ja mal ein absolut aufstrebendes deutsches Innenverteidiger-Talent. Dann durch endlose Verletzungen zurückgeworfen. Der hat eigentlich extrem gute Anlagen. Und wenn er jetzt mal verletzungsfrei bleibt, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er eine sehr gute Saison vor sich hat. Leitsch für 1,56 Millionen, das ist noch sehr, sehr günstig derzeit für Communio-Verhältnisse. Ja, also da würde ich reingehen. Ja, meine Nummer 1, da war auch ein der Gewinner der Vorbereitung beim FC Bayern, Adam Asnu, 1,3 Millionen. Der könnte jetzt auch davon profitieren, dass sich Stanisic verletzt hat. Der ist 18 Jahre jung und eine echte Entdeckung, kann rechts und links verteidigen und hat auch im letzten Test gegen Zürich 2 Tore vorbereitet. Natürlich noch keinerlei Bundesliga-Erfahrung, dementsprechend möglich, dass Bowie vor ihm ist und beginnt, aber nicht komplett auszuschließen. Nach allem, was ich gelesen habe, hält man viel von ihm, auch Kompany gibt ihm viele Anweisungen. Womöglich ist er eine der Überraschungen und landet am ersten Spieltag direkt mal in der Startelf. Das ist ihm zuzutrauen. Auf Dauer ist er wohl auf links stärker und mit Blick auf die Zukunft auch eine Position, wo sich dann mal wieder einer aus dem eigenen Stall auch durchsetzen könnte, weil Alfonso Davies wahrscheinlich keine Zukunft mehr hat in München und weil Rafael Guerreiro bei allem Respekt auch nicht dauerhaft die Startlösung für die Bayern sein wird. Das würde ich dann schon so sehen. Dementsprechend vielleicht ist er dann so der neue Davies, der irgendwann da mal wieder an sich einen Stammplatz erkämpft. Ja. Ich finde ihn interessant. Ja, ja, warum nicht? Warum nicht? Nee, auf jeden Fall. Muss man reingehen, wenn er jetzt zu haben ist. Ich vermute halt, ihr müsst sehr über Marktwert bieten, um ihn wirklich zu bekommen, wenn ihr in der aktiven Community seid. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich glaube, er wird bis zum Sonntag noch ordentlich am Marktwert zulegen. Allermaßen. Ja, es sei denn, es gibt eine Pressekonferenz, wo Kompany irgendwie sagt, lass uns mal die Kirche im Dorf lassen, der ist 18, das war ein Test gegen Zürich, in der Bundesliga sieht es ganz anders aus, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Sonst glaube ich, geht es aber sehr noch nach oben, was den Marktwert angeht. Das glaube ich bei meiner Nummer 1 fast nicht, weil wenn er jetzt nicht nach oben geht, dann gar nicht mehr. Marco Ivesic, 780.000, nur der Marktwert, ist Mittelfeldspieler in Comunio, kann aber, ist so ein Defensiv-Allrounder, also kann Mittelfeld spielen, kann in der Abwehr spielen und da hat er sich jetzt festgespielt in der Dreierkette, neben Eras, weil eben natürlich ein kleiner Bekel auch noch ausfällt bei den Kielern. Das heißt, das kann sich auf Strecke auch durchaus noch ändern, aber 22 Jahre entwicklungsfähig und für 780.000 ein Spieler, der in der Startelf stehen wird, in Hoffenheim, ja, rein. Also absolut reingehen und dann gucken, was passiert. Ja, also ich habe keine Angst, ihn aufzustellen am ersten Spieltag bei dem Spiel in Hoffenheim. Wenn ihr sonst keine Starter habt, würde ich ihn eher spielen lassen als jemand, der nicht zum Einsatz kommt und dann einfach die Entwicklung abwarten. Aber da scheint keiner heiß drauf zu sein, auf die 780.000. Klar, man hat lieber einen Abwehrspieler, der dann auf dem Feld im Mittelfeld spielt, als ein Mittelfeldspieler, der auf dem Feld in der Abwehr spielt, ist klar. Ja, trotzdem für 780.000 kann ich dem Gaul nicht allzu sehr ins Maul schauen, was das angeht. Er könnte, muss man dann mal sehen, müssen wir das Fazit machen am ersten Spieltag, aber es könnte der einzige Starter sein am ersten Spieltag, der unter 1 Million Marktwert hat. Wenn es nicht irgendwie eine komplette Überraschung gibt, was nicht auszuschließen ist. Aber Beck natürlich auch mit 950.000, aber Ivesic hat seinen Platz sicher bei Beck. Du hast es ja eben erwähnt. Tim, gibt es noch ein Fragezeichen? Gut, damit wären wir durch und dann werden wir mal sehen, wie es nächste Woche aussieht. Ja, also bin sehr gespannt, wie die Stimmungen dann sind. Ist ja gerade der Ausschlag in der, im Saisonstart immer sehr schnell zwischen Euphorie und graue Trauer. Wir gucken. Das ist überraschen. Ja, wir lassen uns überraschen. Genau. Wir lassen uns überraschen, ihr da draußen auch. Wir wünschen euch einen super, super Start. Ja, und selbst wenn ihr es verhauen solltet, ja, es gibt noch 33 weitere Spieltage. Kein Grund, ja, den Sand in den Kopf zu stecken, wie Lothar sagen würde. Ja, mach's gut da draußen. Tim, erstmal vielen Dank für deine Expertise. Und dann bis zur nächsten Woche. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinicke und sage tschüss. Tschö. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.